Liebe Freunde und Genossen, im Mittelpunkt unserer Veranstaltung sollen Arbeiterlieder stehen. Deutsche und internationale Arbeiterlieder vor dem Faschismus. Was ist daran Besonderes? Was veranlasst uns, sie heute darzubieten? Die Antwort ist einfach. Arbeiterlieder sind Kampflieder. Arbeiterlieder sind demokratische Lieder. Sie wurden vom Kampf der Arbeiterbewegung getragen und halfen den Arbeitern, diesen schweren, leidvollen Kampf zu tragen. Dieses besondere Verhältnis zeichnet sie vor allen anderen Liedern aus. Deshalb gehören die Arbeiterlieder den werktätigen Menschen und ihnen allein. Und sie sind ein kostbarer Besitz, wertvoll auch heute noch, aus zwei Gründen. Alles, was sich die Arbeiter erkämpft haben, und dazu gehören auch ihre Kampflieder, wie diese Veranstaltung, die ihnen gewidmet ist, hat für sie großen, oft sogar mit Blut bezahlten Wert. Und jedes Lied hat seine Geschichte, ist entstanden und vielfach umgedichtet worden in besonderen Lagen des politischen Kampfes, in Situationen, die heute und morgen ganz ähnlich entstehen können. Lernen wir also aus den Liedern von damals für den Kampf von heute und morgen und vielleicht auch für seinen neuen Ausdruck im Arbeiterlied von heute und morgen.